Das sind die aktuellen Themen. Risikofaktor Straßenverkehr, Initiative gegen Archivbau und 22. Spieltag in der Kreisliga. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Jede dritte Frau und jeder vierte Mann hat beim Fahren schon mal eine SMS geschrieben. Das gab der Leiter der Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg in einem Pressegespräch zur Verkehrsunfallstatistik für 2015 im Landkreis Nienburg bekannt. Die Unterschätzung des Risikofaktors der Teilnahme am Straßenverkehr gehöre zu den Hauptgründen, dass es zu mehr Unfällen im Landkreis kam. Der Nienburger Stadtrat beschloss zuletzt mehrheitlich den Erwerb der Immobilie an der Langen Straße 31 bis 33 in der Innenstadt. Hier soll ein neues Gebäude für sowohl Bibliothek als auch Archiv entstehen. Die Kosten für dieses Projekt belaufen sich auf rund 10 Millionen Euro. Einigen Bürgern ist dies deutlich zu teuer. Stefan Würzberger hat nun die Initiative ergriffen. Er hofft auf Unterstützung aus der Bevölkerung und schätzt die Chancen auf einen Richtungswechsel durchaus positiv ein. Ich möchte sie eigentlich nicht ganz kippen, ich möchte es nur anders machen. Die Chancen stehen eigentlich relativ gut und aufgrund der letzten Tage habe ich ja gemerkt, wie viel positive Resonanz nicht nur von Privatleuten, sondern auch aus dem Geschäftsleben Nienburgs, sogar auch von verschiedenen Personen der Politik, würde ich an das gleiche Glauben dahinter stehen und ich denke mal, vielleicht auch den gleichen Weg mit mir gehen werden. Zur Alarmierung der Feuerwehr kam es am vergangenen Freitagabend in der Bielefelder Straße in Nienburg. Gegen 19.30 Uhr kam es zum Brand von zwei größeren Mülltonnen. Durch Zuhilfenahme des Schnellangriffsschlauchs konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Und nun zum Sport mit Chris Benning. Der ASC Nienburg schlägt am 22. Spieltag in der Fußballkreisliga Tabellenführer Münchenhagen mit 4:0. Und Trainer Stefan Schiborra weiß auch, woran es gelegen hat. Wir waren auch klar besser und haben versucht, Münchenhagen nicht ins Spiel kommen zu lassen, kompakt zu stehen und dann auch vernünftig nach vorne zu spielen. Und hat uns dann auch eine Karte gespielt, dass wir mit einem guten Spielzug auch früh in Führung gegangen sind. Die weiteren Ergebnisse. Liebenau und Rodewald trennen sich 0:0. Der zweite aus Eistrup gewinnt gegen Steierberg 4:1. Rehburg und Lese trennen sich 1:1. Lockum gewinnt gegen Hasbergen 3:0. Stöckse besiegt Seppenhausen-Balge 4:2. Husum setzt seine Siegesserie fort und gewinnt auch in Kreuzkrug mit 2:1. Und Nendorf und Interkommata Nienburg trennen sich 1:1. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.